Aber Meuthen wollte das ausbauen, bat den damaligen Social-Media-Experten der AfD um ein Konzept und schrieb ihm dann folgende E-Mail: Ja, das macht schon klar, was mit mehr Geld und Manpower noch möglich wäre. Der vermögende Unterstützer werde das Konzept sicher mit Interesse lesen. Demnächst machen wir dann mal einen gemeinsamen Termin, wenn das Interesse fortbesteht, wovon ich ausgehe. Wie das Treffen ausging, ist bisher nicht bekannt. Allerdings zeigt eine Auswertung von Korrektiv, dass die Aktivität der Facebook-Konten von AfD-Politikern nach dieser E-Mail relevant zunahm. Die illegalen Spenden für Meuthen, Reil und Weidel. Aber nicht nur Meuthen erhielt eine persönliche Plakatkampagne von der Goal AG spendiert, sondern auch Guido Reil aus Nordrhein-Westfalen, wie Korrektiv am 13. Juli 2017 nachwies. Reil war bis 2016 Sozialdemokrat in Essen. Er arbeitete in einem der letzten Bergwerke als Steiger, bis er 2019 für die AfD ins Europaparlament einzog. Wegen der Flüchtlingspolitik der Großen Koalition unter Angela Merkel hatte er die SPD verlassen und war in die AfD eingetreten. Die AfD NRW nutzte das Image des abtrünnigen Sozialdemokraten für den Landtagswahlkampf 2017, um mit ihm, der SPD, möglichst viele Wähler in deren klassischen Hochburgen abzujagen. Das Konzept ging auf. Auch wenn die AfD 2017 in NRW unter den Erwartungen blieb und nur knapp 7% holte, konnte sie mit dem Posterboy Reil im Ruhrgebiet zweistellige Ergebnisse erzielen und die SPD damit so empfindlich treffen, dass die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Wahl verlor. Monate vor jener Landtagswahl in NRW erhielt Reil einen Anruf von Alexander Segert von der Goal AG, der ihm anbot, für ihn in Essen eine Plakatkampagne zu finanzieren. Die Finanziers wollten nicht mit Namen genannt werden, sagte Reil gegenüber Korrektiv. Reil unterschrieb wie Meuthen eine Freistellungserklärung und informierte, wie er sagte, die Parteiführung über den Anruf und das Angebot aus der Schweiz. Damit waren auch Reil und die AfD in die Plakataktion eingebunden. Die Bundestagsverwaltung sah in dieser Wahlkampfhilfe nach den Recherchen von Korrektiv und Frontal eine illegale Parteispende. Die AfD musste fast 140.000 Euro Bußgeld zahlen. Die Goal AG und Segert finanzierten der AfD mithin seit 2016, also nur wenige Monate nach dem Treffen von Meuthen und Petri mit Conle in Küsnacht, eine millionenschwere Werbekampagne. Selbst das Extrablatt soll von Segert konzipiert und finanziert worden sein.